Zum 70. Gründungstag der Universität für Chemieindustrie Hamhung fand am 14. September eine Veranstaltung statt, an der die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Lehrkräfte und Studenten der Uni teilnahmen. Auf der Veranstaltung wurde das Gratulationsschreiben des ZK der Partei der Arbeit Koreas an die Lehrkräfte und Studenten der Uni verlesen. Man bemerkte darin, Kim Il-sung hatte am 15. September zu C36/1947 die Industriehochschule Hongnam gegründet, wo zum ersten Mal in Korea die Begabten in Industrie und Technik speziell ausgebildet werden, mehrere Male die Hochschule aufsucht und dabei dafür gesorgt, dass diese Hochschule bei der Durchsetzung der Bildungspolitik der Partei große Erfolge erzielte. Dank der weisen Führung und sorgfältigen Fürsorgen von Kim Il-sung und Kim Jong-il entwickelte sich die Hochschule zur Universität für Chemieindustrie Hamhung. Das ZK der Partei würdigte im Schreiben es hoch, dass die Uni in vergangenen 70 Jahren mit zuverlässigen Bildungs- und Forschungskräften und soliden materiell-technischen Fundament viele tüchtige wissenschaftlich-technischen Talente herangebildet hatte, die in den Bereichen des Aufbaus einer Wirtschaftsnation eine wichtige Rolle spielen. Auf der Veranstaltung gab es ein Referat und Reden.